geben. Verkehrsminister Ramsauer will so mehr Übersicht reinbringen. Im Bundesrat könnten SPD und Grüne Ramsauers Reformpläne mit ihrer Mehrheit aber auch noch scheitern lassen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn streikt das Sicherheitspersonal. Zehntausende Passagiere waren von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Auch an anderen Flughäfen waren die Auswirkungen zu spüren. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem erneuten Ausstand den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit erhöhen. Am Montag soll wieder verhandelt werden. Immer wieder sterben Radfahrer, weil Auto-, Bus- und Lastwagenfahrer sie im toten Winkel schlicht übersehen. Ein simpler Trick soll das jetzt ändern. Unter der Ampel hängt dabei ein Spiegel, der den Autofahrern sonst unsichtbare Bereiche neben ihrem Fahrzeug zeigt. Die Fahrradstadt Münster testet das System seit heute als erste Stadt in Deutschland. In den Niederlanden wird es bereits eingesetzt. Er war die deutsche Stimme von Robert Redford, Anthony Hopkins und Clint Eastwood. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Synchronsprecher Rolf Schuld am Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben. Er vertonte Redford in Klassikern wie Butch Cassidy und Sundance Kid. Auch Star Trek-Kommandant Patrick Stewart lieh Schuld seine Stimme. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Link Klar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Link Klar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Keine Staus mehr. Wir haben noch einen Blitzer heute Abend. Und zwar in Ortenberg am Ortseingang von Ulsbach kommend. Viel Spaß mit Charlie 2000, the one and only. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Sind wir auch geblieben beim Disco Charlie? Lass doch mal den Charlie ran. Hey, eine Bank mit Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ärger in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist leiden. Jetzt geht es richtig los, weil die jetzt tanzen kann. Wechsel schon. Ja, los. Bum, bum, bum, bum. Mach mal auf. Hey, yeah. Put your hands up. Ins Wochenende. Die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Ladies and Gentlemen! Werbung. Ein einzigartiges Flair, ein unvergleichliches Ambiente und ein echtes Einkaufserlebnis. Das ist Haslach im Kinzigtal. Kommen Sie zum Frühlingsfest. Verkaufsoffener Sonntag, Kinzig-Taylor Autoschau, Essen, Trinken und viele Attraktionen für die ganze Familie. Und ebenfalls am Sonntag die Gesundheitsmesse Haslach in der Stadthalle. Mit allem rund um Gesundheit und Daseinsvorsorge. Also auf, jetzt am Sonntag nach Haslach. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Sag mal, Mutter, du siehst so glücklich aus. Ist irgendwas Tolles passiert? Ja, wir schlafen nicht mehr getrennt. Was? Nicht das, was du denkst. Ich und meine Zähne. Lassen Sie zusammen, was zusammengehört. Perfekte Implantate bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie's. Hallo, wir sind in Ägypten. Wir konnten den Angeboten von Schau ins Land Reisen einfach nicht widerstehen. Urlaub in Ägypten mit Schau ins Land Reisen. Jetzt in Ihrem Reisebüro. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Mit Hit Radio Ohr und der Volksbank Offenburg zu Pink nach Berlin. Für dich und deine Freunde ein unvergessliches Wochenende in der Hauptstadt und bewirb dich für den Macher 2013. Jetzt gleich informieren und anmelden auf volksbank-offenburg.de oder unter facebook/macher2013. Mich treibt an, was ich bin. Volksbank Offenburg. Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten. Mit mehr Gänsehaut pro Bit. Mehr Happiness pro Klick. Über das Hochleistungskabel von Kabel BW erleben Sie Internet mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Doppelt so schnell wie DSL. Kein Ruckeln, kein Warten. Endlich leben, fühlen, zappen und chatten, wie wir es uns immer gewünscht haben. Kabel BW macht's möglich. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold, denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Jetzt einsteigen. Festnetz und Internetflat mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Jetzt ein Jahr lang nur 24,90, danach 32,90 Euro pro Monat. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Kabel BW macht's möglich. Weitere Infos im Fachhandel und auf kabelbw.de. Aachen Extra. Diese Woche Samstag, offen bis 20 Uhr. Aachen Extra. Bauernmarkt, Ponymarkt, Streichelzoo, Musik live, Parken kostet nix. Aachen Extra. Einkaufsspaß bis 20 Uhr. Diese Woche Samstag. Aachen Extra. Hopp und hin zu Planet P, the whole world of fashion. Seid ihr bereit nach Tremor? I wanna hear everybody in the place say, kann's losgehen? Public domain kicking it to you, man. Face to the place, mother. Face to the place, mother. Face to the place. Everybody in the place. Hit Radio Ohr. Put your hands together. Ready. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran.

Master Blaster. Ja, willkommen am Freitag zum Power Ends Wochenende. Starte durch in ein heißes Wochenende. Jetzt kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? I get this right as block. It comes as quite a shock. Harder, better, faster, stronger. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. F to the M-A-N-T-A-S. Alles klar, jetzt gibt's mega Stress. Wir wollen gerade gehen, vergess. Wir wollen doch mal sehen, wie Levi verlässt. Du sagst, Liebs ist eine andere Band. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, das haben die denn schon, das wir nicht haben. Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und nach der langen Zeit ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal nur zu berühren. Du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spüren. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Ging's dir beschissen, wegen wir dich auch. Und ging's dir besser, waren wir auch dabei. Klar hat das ausgereicht, aber wir brauchten Zeit. Wir mussten weiter noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wussten beide, eine Beziehung gibt durch neue Ideen. Wenn wir zusammen nicht ein Spitzenteam, was haben wir nicht verdient? Wir haben die Hits geschrieben. Ich beweise, dass wir nichts davon verloren haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und hör nicht drauf, was all die Leute reden. Glaub mir, wir sind dir bis heute treu geblieben. Yeah! Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Die Zeit war hart, kein High, no low. Immer wieder diese Popstar-Show. Bei keinem anderen war es wieder so wie bei der coolen Band im Smoothie-O. Du hattest deinen Spaß von Day zu Day. Doch irgendwie hat irgendwo immer irgendwas gefehlt. Ey, ich spiel keine Rolle, wie viel Zeit vergeht. Für wahre Liebe ist nie zu spät. Du weißt, du hattest gute Zeiten. Wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten. Und wir waren auch dabei. Wir werden ihre Zoe bei der coolen Band im Smoothie, oh. Du hattest deinen Spaß von Date zu Date, doch irgendwie hat irgendwo immer irgendwas gefehlt. Ey, spielt keine Rolle, wie viel Zeit für Geld, für wahre Liebe ist nie zu spät. Du weißt, du und ich, das war schon was. Wir brauchen Stash und Weed und Gras und... Du hattest gute Zeiten, ja, Fantastischen Vier. Daft Punk und noch ein paar andere sind da drin. Oh, 1943, es ist Zeit für die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Du Opa, was haben unsere Fenster, unsere Rollläden und unsere Tür gemeinsam? Na, die sind alle von Hemmler. Und jetzt darfst du dreimal raten, wo Papa gerade den neuen Sonnenschutz kauft. Natürlich bei Hemmler. Genau. Hemmler, immer erste Wahl. In Schutterwald, Sinsheim, Haslach und Herbolzheim. Messe du Gartenzeit und Bauen und Wohnen. Nur noch dieses Wochenende, immer von 10 bis 18 Uhr. Messe Offenburg. Netto Markendiscount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Brunch Brotaufstrich 185 bis 200 Gramm für nur 77 Cent und Sanella 500 Gramm für nur 1,11 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Scheiße, scheiße, scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. Bliss-autosport.de. Auf die Plätze. Fertig. Sonntag! Deutschland freut sich auf die eBay-Frühlingsangebote. Bis zu 70% Rabatt auf viele tolle Markenprodukte. Diesen Sonntag ab 8 Uhr. Nur bei eBay. Mein Ein für alles. Wann immer sich Menschen begegnen, gibt es einen ganz besonderen Moment. Der erste Augenblick, der alles entscheidet. Sehen Sie zu, dass Sie darauf vorbereitet sind. Besseres Sehen und Aussehen mit Kontaktlinsen und Brillen von Augenoptik Kreuzpaintner. Für die einzig wahre Alternative für den ersten Augenblick. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Das ist wirklich ein Grund zum Jubeln. Das Opel Active Service Angebot. Gratis Profi-Check plus Opel Original Scheibenwischer für nur 7,99 Euro inklusive Montage. Gültig bis 31. März für alle Opel-Modelle ab Baujahr 1987. Weitere Informationen auf myopelservice.de und beim teilnehmenden Opel Service Partner. Der Opel Original Service. Beste Qualität, beste Preise. Opel. Wir leben Autos. Easy like Sunday morning. Nur geträumt? Nee, das passiert wirklich. Hitradio Ohr präsentiert Double Trouble. Bekannt aus der TV-Show Deutschlands beste Partyband. Nur geträumt, eine Reise durch drei Jahrzehnte Rock-Pop-Musik. Samstag, 16. März, 20.30 Uhr, Stadthalle Freistädt. Tickets gibt's beim Bürgerbüro Rheinau und bei den Sparkassen Freistädt und Rheinbischofsheim. Das Opel Active Service Angebot und über 1000 Komplettpreisangebote für ältere Opel-Fahrzeuge finden Sie auf myopelservice.de. Opel. Wir leben Autos. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Connection complete. Heute geht's wieder ab im Codex nach Tschwemme. Heute ist Single Party mal wieder. Alle Ladies bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Und da gibt's wieder die Armbänder, die den Single-Status signalisieren oder nicht. Zum Beispiel grün. Quatsch mich an, für alles offen. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Das ist heute, am Freitag, im Codex. Morgen Samstag die große Durstlöscher-Party. Und da ist ein Jubiläum von Durstlöscher. Line-up, nur ein Auszug. Balthasar und Jack Rock, Marika Rossa. Nächstes Blatt, Future Tracks, Adirano Russo, Stephen B., Goodfellas, Gianni Salpindictis, Alexander Zirkel, Mutastisch, Kilian Hüsan. Club in Aachen. Wow. Alexander Zirkel, Kilian Hüsam, Puck, Erol und Hausarzt. Kostenloser Shuttle-Service von Taxibau vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Getränkespecials bis 24 Uhr. Und zwar Likör, Ficken und so weiter. Einlass ab 18. Dann kommenden Freitag. 12. Feier des Gymnasiums Aachen. Da gibt es auch wieder Getränke-Sonderangebote. Und Samstag, 23. März, Hip-Hop Heroes. Da gibt es einen Butchie-Shake-Contest und einen Freestyle-Rap-Contest. Da kann man sich anmelden. Geht mal auf die Seite vom Codex. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Abgefahren! Ladies and gentlemen, this just did. There will be country line dancing music played here tonight. Now, back to the party. Und action! Ta-da! Ja, was meint ihr, Nacho? Madonna und Rihanna. Rihanna. Der Musikteppich ist von Madonna. Super. 19:52 Uhr. Freitag ins Wochenende. Überraschung. Das ist Charlie. Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! Jetzt ist 90er Spezial angesagt. 20 Uhr und das ist der Power ins Wochenende. Fühle, fühle. Aber bitte mit Sahne. Ja, jetzt hat man einige da drin, ne, die wir kennen. Hey! Allein machen wir noch. Die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Einfach nur dran. Yes, I can see it, see it, see it, see it. 'Cause every girl in here wanna be a, be a, be a, be a, be a. Oh, she's a diva, diva, diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her, leave her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. A begging you to slow down. Yes, I can see you. You can be my baby. Let me make you my lady. Girl, you amaze me. Baddest thing around town. Yes, I can see you. Wherever I'm green, be glad to see you. When you haven't got a prayer. Oh, you got a prayer in Memphis. Coming down from a fever, at least that's how it felt today. I didn't want to believe her. Hey, here's DJ Antoine. We had days when we were together, spending time that I can't forget. Can we go on, make it last forever, or shall we call it day? Seen her, and then I watched her fade away. I wish I never would have met her, then I'd never feel this pain. I still remember when we were together, spending time that I can't forget. Couldn't we not make it last forever? But she just called it dead. Wir haben 20.10 Uhr. Nachschwimmer, ich stelle fest, das E-Mail-Programm geht nicht hier im Studio. Ich kann leider keine Mails mehr abrufen. Das Ding geht nicht. DJ Antoine.

Die After Hour mit Pappenheimer. Exklusiv nur für Gäste des Abends. Dann heute in einer Woche 12er Feier des Gymnasiums Aachen. Und morgen in einer Woche 23. März Hip-Hop Heroes. Mit Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Fast. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Ah, mein E-Mail-Programm geht wieder, Nachtschwärmer, ich schreie vor Glück. Was ist denn los? Der letzte Schrei. Und wir können das testen, Nachtschwärmer, studio@hitradio-ohr.de. Da bin ich per Mail zu erreichen. Klangkarussell. Natürlich wieder spezial. Ja, ich habe mich bei Al beschwert über seine Tochter. Al, was kriegt sie? Kriegst du eine Diszi? Wie kannst du es wagen? Was, Hausarrest? So, Kelly. Du hast Hausarrest, jetzt hast du es. Warum bist du denn so sauer? Dieser Typ hat es gewagt, mich nicht mal anzufassen. Weißt du was, das erzähle ich meinen ganzen Freundinnen und ruiniere seinen guten Ruf. Es wird noch schlimmer, dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Einfach nur dran. Doch, das gibt's. Absolut göttlich, Genesis und Queen. Jetzt geht mein E-Mail-Programm wieder, studio@hitradio-ohr.de. Die Janet wollte mal wieder Grüße aus Bingen, Bingen am Rhein. Das ist ja der Wahnsinn. Schick bitte dem Lausbub Chris aus Emmendingen nochmal liebe Grüße. Er hatte diese Woche Geburtstag und ich drück ihn nochmal. Dankeschön, Janet aus Bingen am Rhein. Aha. Noch was, der Schlag Toni. Lieber Nachtschwärmer, wünsche noch einen restlichen Abend. Werbung könnte 10 Minuten später sein. Muss auf Tour, erst glaub LKW-Fahrer. Hallo Toni! Rock you! Die doofe Witze-Ecke. Wie ich höre, Frau Kunze, hat Ihren Mann einen Kurzurlaub in Paris verbracht. Hat er Ihnen denn auch ein Geschenk mitgebracht? Ja, leider. Aber ich muss noch dreimal zur Nachbehandlung, dann bin ich jetzt wieder los. Ja, der Lehrer fragt den kleinen Daniel, kennst du den Ärmelkanal? Nein, wir sind noch nicht verkabelt. Ja. Haben wir noch einen zur Feier des Tages? Ja. In der Apotheke. Dieses Potenzmittel wirkt aber sofort, Herr Apotheker, oder? Fragt der Kunde. Aber selbstverständlich, Sie müssen beim Einnehmen sogar ganz schnell schlucken. Sonst bekommen Sie einen steifen Hals. Dankeschön, Ruhe. Heiße Eiszeit.

Es wird gegackert ohne Ende. Beim großen Hühnerbingo von Hitradio Ohr und BOD. Die Top 10 der Hühnerweltelite liefert sich auf dem Geflügelhof Zapf heiße Kämpfe im Eierliegen. Tippen Sie, welche 5 Hennen zuerst abliefern. Richtig gesetzt? Hühnerbingo. Jetzt haben Sie mit etwas Glück die Chance auf 1.000 Euro. Außerdem verlosen wir täglich tolle Sachpreise und Eierjoker im Programm von Hitradio Ohr. Zuhören lohnt sich. Hühnerbingo. Jetzt tippen auf hitradioohr.de. Ein glückliches Händchen beim Tippen wünscht Chiara Ambra. Die Verwöhnkosmetik für blütenzarte Haut. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Lass dich erobern von der Ursprünglichkeit und Reinheit der Natur. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Eine Weltneuheit, die Frauen bei ihrer aktiven Lebensgestaltung unterstützt. Minze zur Entspannung, Grüntee für neue Impulse, Zitronengras für innere Stärke. Mila, für ein neues Ich. Ab sofort in ihrem Edeka-Markt. Mehr unter mila-woman.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute geht's wieder mal mit dem Codex nach Schwemmer. Heute ist Single Party. Und die Ladies strömen in den Laden. Es ist immer totaler Frauenüberschuss. Deswegen, Männerwelt kommt vorbei. Die Ladies erhalten bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Ja, ich muss zugeben, das ist ein kleines Lockmittel. Ja, es gibt wieder die berühmten Armbänder. Die signalisieren den Single-Status. Grün, Single und für alles offen. In Klammer, quatsch mich an. Rosa, willkommen, du bunte Rosa. Ich will nur Spaß. Blau und Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Codex Club in Aachen. Connection complete. So, morgen Samstag, Durstlöscher-Party. Einlass 22 Uhr, ab 18 Jahren. Line-up. Jubiläums-Line-up von Durstlöscher. Balthasar und Jack Rock, Marika Rossa. Future Tracks, Adriano Russo, Steven B., Goodfellas, Jenny Salpingidis, Alexander Zirkel, Mustastisch, Kilian Hüsam, Buck Ariol, Hausarzt, auf drei Floors. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Von Taxi Bau. Jubiläumsspezial. Willkommen bis 24 Uhr. Likör, den Likör ficken gibt's. Getränkespezial, Wodka, Energizer und so weiter zum Sonderangebot. Einlass ab 18 Uhr. Dann heute in einer Woche 12 Uhr Feier vom Gymnasium Aachen. Parallel zur sonstigen Party. Und Samstag, 23. Also morgen in einer Woche Hip-Hop-Heroes. Back, Hip-Hop, Urban, Latin, Ragga, Dancehall, drei Dancefloors, Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Fairs und Budische Contest, Freestyle Rap Contest. Also morgen in einer Woche. Ihr wisst Bescheid? Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie. Hallo Nachtschwärmer. Charlie 2000. Und ich sag nochmal hallo, willkommen. Ja, Britney Spears Spezial. Ja, bei mir laufen ja zu 98% nur Songs, die ihr ganz selten hört. Das sind immer Mashups oder Remixe, wo dann zwei, drei Interpreten vermischt sind. Da hatte ich als nächstes nochmal ein Beispiel von den Bee Gees. Das sollten wir uns anhören. Al, sorg mal für Ruhe hier. Jetzt will ich Ruhe. Kein Winsler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Danke, Al. Super drauf. Oh. Affengeil. Brilliant. Wahnsinn. Bombenschlag. Die volle Packung Power. We'll be right back. Ja, kurz vor 21 Uhr und immer noch Bee Gees Spezial. Da hätte ich jetzt noch eines. Das letzte. Und das ist auch super stark gelungen. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Ich wollte das nur anspielen, Nachtschwärmer. Das ist Bee Gees mit Psy, Tragedy. Da gibt es doch jede Menge Möglichkeiten, alles super stark. Hä? Was meint ihr? Heute Abend Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. She moves, she moves. I like the way she turned around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Want some little shot? All she knew was yeah. So to act like you know, pimp in the game, having to act like a yeah. Stop! Man dazu? Rihanna, Axel F, Beach Boys, alles drin. 21:05 Uhr am Freitagabend. Oh, Schuhverkäufer, was ist denn schon wieder? Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. 4 Touchdowns in einem Spiel. Und keiner kam auf die Idee, mich von allen Steuern zu befreien. Oh, jetzt klopft da wieder Sprüche, ja? Peggy, was meinst du dazu? Halt's Maul, Al. Ja! Boah, sind das Dinger! Party ohne Ende! Ladies and Gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Bienvenido, shalom, welcome, hello. Und ich schau mal die Mail rein. Ja, der Bauer Roland hat gerade Mail geschickt. Aus Worms. Ja, ich werd verrückt. Grüße gehen zurück. Ein alter Fan. Dankeschön. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die heiße E-Mail-Adresse. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Jetzt kommt gleich der richtige Kick. Gib Vollgas! Oh, absolute Wahnsinn. Ha? Cyndi Lauper, Rihanna, David Guetta und so weiter. Alles da drin in diesem Mashup. Wie geht's euch nach schon mal? Alles klar. Okay. Disco Inferno. Aus dem Mekka der Party People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. Number Internet haben einen zweifelhaften Ruf. Die meisten bieten nur überschaubare Funktionen, schlechte Grafik und wenig Spielspaß. Aber das muss nicht sein. Schließlich gibt es im Netz auch Versionen bekannter und beliebter Klassiker, sagt Horst Heindl von Electronic Arts. Das geht los beim Autor des Spiels Need for Speed World, über bekannte Klassiker wie Mahjong oder Monopoly, ein bisschen zu Shootern wie Battlefield Heroes oder Battlefield Play for Free. Und auch die nach wie vor riesige Fangemeinde der Spielserie Command & Conquer kommt auf jede Kosten. Und zwar mit dem Browser-Spiel Command & Conquer Tiberium Alliances. Das Beste an den Free-to-Play-Spielen ist aber, dass sie tatsächlich free sind, also kostenlos. Wer nichts bezahlen will, der braucht auch nichts zu bezahlen. Die werden entweder finanziert über Werbung oder über virtuelle Ingame-Gegenstände, die der Spieler gegen Geld erwerben kann. Er muss es aber nicht tun. Er kann auch ohne Geld auszugeben mit einem Free-to-Play-Spiel durchaus Spaß haben. Man kann also gegen Spieler aus aller Welt in den Free-to-Play-Spielen antreten, ohne Angst haben zu müssen, dass man unbeabsichtigt ein Abo abschließt. Immer mehr Spieler entdecken inzwischen die Vorzüge von Online-Spielen. Weil Menschen diese Möglichkeit nutzen, um immer und überall jede Spiele spielen zu können, auf jedem PC und auch auf mobilen Geräten. Man hat immer seine gespeicherten Spielstände verfügbar und bei Browser-Spielen muss man außerdem nichts installieren und das Spiel ist immer aktuell. Auch grafisch müssen sich die Free-to-Play-Spiele inzwischen nicht mehr vor Games verstecken, die man im Laden kaufen kann. Sie sind also eine echte Alternative, die noch dazu nichts kostet. Weitere Infos gibt's im Netz unter free.origin.com. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich fahr nach Galtür in Tirol. Grenzenlose Partylaune. Die Hasen machen wieder das Tiroler Paznautal unsicher. Vom 12. bis zum 14. April. Das große Pistengaudi-Saisonclosing in Galtür. Après-Ski pur. Mit den wilden Engeln live auf der Vollbrunnalm. Heiße Partys, tolles Panorama und 40 Kilometer Pisten warten auf uns. Das Pistengaudi-Saisonclosing vom 12. bis 14. April. Jetzt buchen. Wieder mit dabei? Viel Frische mit Vivil. Im Bus, auf der Party, auf der Piste. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory. DJ Matrix. Master T. DJ Say B. Carlos Estevez. DJ Funky D. Johnny F. DJ Lawless. JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live. Aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile. Deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Laa im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Maximum Clubbing. Im Codex, klar. Heute ist die Single Party. Das kennen wir ja schon. Alle Ladies bis 24 Uhr. 10 Euro frei Verzehr. Einlass 22 Uhr. Da gibt es wieder die lustigen Armbänder. Die signalisieren den Single-Status. Ja, das ist ganz interessant. Dann kriegt jeder eine Nummer auf die Jacke. Und da kann man sich Briefe schreiben. Genau, das macht Riesenspaß. Morgen Samstag. Durstlöscher. Spezial. Jubiläum von Durstlöscher. Und da fahren die richtig auf. Codex Club in Aachen. Ein Riesen-Line-Up. Balthasar und Jack Rock. Marika Rossa. Yeah. Dann Future Tracks, Adriano Russo, Stephen B, Goodfellas, Glamour, Ron Feller, B2B, Florian Fellmoser, Janni Salbin Gittis, Alexander Zirkel, Mustastisch, Kilian Hüsam, Buck Erol, Hausarzt. Yeah. Der absolute Wahnsinn. Codex Club in Aachen. Wer mit dem Zug kommt, kostenloser Shuttle-Service bis 24 Uhr vom Bahnhof Aachen zum Codex von Taxibau. Welcome Drinks. Einlass ab 18. Ihr wisst Bescheid? Da tobt die Hütte. Dann heute in einer Woche, 22. 12er Feier vom Gymnasium Aachen, parallel zur normalen Party. Sonderangebote, Warstein am Bacardi Cola. Dann am Samstag, den 23. März, Hip-Hop Heroes, also Black Hip-Hop, Urban, Latin, Reggae, R&B und Dancehall auf drei Floors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Fast. Dann Booty Chic Contest. Da gibt's was zu gewinnen. Und Freestyle Rap Contest. Da gibt's auch was zu gewinnen. Wahnsinn. Volles Programm. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. von Lady Gaga. Ja, ich kriege Musikwünsche rein, die aus, da steht kein Name dabei. Doch, die Manuela aus Rheinau, das kommt noch. Und der René möchte den 90er-Mix, da kommt auch noch einer, ganz klar. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Einfach nur dran. Die doofe Witzecke. Ein Sohn fragt seine Mutter: Mama, warum sind Hochzeitskleider weiß? Die Mutter schaut ihren Sohn an und antwortet: Dies zeigt den Freunden und Verwandten, dass die Braut rein ist. Der Sohn bedankt sich und geht zu seinem Vater, um dies zu überprüfen. Papa, warum sind Hochzeitskleider weiß? Der Vater schaut ihn überrascht an und nimmt ihn auf einen Rundgang mit. Er zeigt auf den Kühlschrank und fragt ihn, welche Farbe er hat. Der Sohn antwortet: Weiß. Er tut dasselbe mit dem Geschirrspüler: Weiß. Waschmaschine, Herd: Weiß. Dann sagt er zu seinem Sohn: Siehst du, mein Junge? Alle Haushaltsgeräte sind weiß. Hau rein, ja. Kommt ein Betrunkener in die Kneipe. Am Tresen sitzen 11 Lilliputaner. sagt der Betrunkene zum Wirt: Hey, was ist denn hier los? Ist der Kicker kaputt? Oh. Danke! Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Ruhe! 90er Spezial! me score and give me more. Schau mal, was sie mir jetzt machen. Der Sven Kumbera. Ich würde gern meinen hübschen Sonnenschein Irmela grüßen. Sie ist das Beste, was es gibt. Ich liebe sie. Der Sven aus dem schönen Baden in Karlsruhe. Hallo. Na, Nachtschirm, was seid ihr happy? Alles 90er, alles Spitzensongs aus jener Zeit. Und das Thema 90er inspiriert mich, euch auf was hinzuweisen. Die Fete, das ist ein Zusammenschluss von Tom und Andy und Heinz Ketchup. Die hatten ja in Weiher, Offenburg Weiher, ihren Startschuss. Und jetzt kommt die nächste Veranstaltung am Ostersonntag in der Festhalle Elgers Weiher. Und die haben auch im Programm 80er, 90er. Aber was ganz Besonderes ist und auffällt, das Wohlfühlambiente. Aufwendige Technik und Hallendekorationen. Es gibt Lounges und so weiter, alles Mögliche. Ich war dort, ich hab's gesehen. Das war jetzt vorher Masterboy, jetzt haben wir noch Pharao. Da gehen wir in die Werbung. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist.

Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren am Samstagmorgen. Also morgen Samstag. Eine Woche später, 12er Feier vom Gymnasium Aachen. Da gibt es auch wieder Sonderangebote. Und am Samstag, den 23. morgen in einer Woche Hip-Hop Heroes. Jede Menge Black Music in alle Richtungen. Hip-Hop, Urban, Latin, Reggae, R&B und Dancehall auf drei Floors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC France. Dann Big Booty Shake Contest, erster Preis 75 Euro. Freestyle Rap Contest, 75 Euro, auch erster Preis. Und Trostpreise. Geht auf codex-club.de. Donnerstag ist der Eintritt frei, das dürfte aber bekannt sein. Okay. Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Ich will Spaß! Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr sind liebe Schelle hier. Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen in der billigsten Show der Welt.

Under Pressure. Das wird alles drin. Green, David Bowie, Dr. Dre und Georg, ich sag immer George Grantz. 80er, 90er Spezial. Hier ist immer noch Hit Radio Ohr. Oh, krass. About the power. Racing. Adventure. Hit Radio Ohr. Egal was du willst. Das ist ja Wahnsinn. Power Radio. S for money and get advice. S for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life. Take on me. Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O's, they counting always, real fat all day, now baby we can parlay, oh baby we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, Rita and Gris, nice to meet you, but time is money, only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, absoluter Wahnsinn, der Song. Hä? 22.09 Uhr am Freitagabend. Hier ist Hit Radio Ohr. Hier ist euer Obermacht, wer mal Charlie 2000. Und wen haben wir da noch? Oh Gott, oh nein. Ein Held steht vor euch. Al, was gibt's wieder? Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Was? Diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Oh, du siehst wie 100 aus. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Danke, Butter. Ich quiero Butter.

Welcome, die Liköre finden gibt's bis 24 Uhr. Getränke Spezial Wodka Energizer. Ab 18, Einlass 22 Uhr. Heute in einer Woche im Codex am 22.12. Feier vom Gymnasium Aachen. Yeah! Und morgen in einer Woche am 23. Hip-Hop Heroes. Black Hip-Hop Abend. Latin Ragga, R&B und Dance Hall auf drei Floors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Force. Dann ein Boogie Shake Contest. Erster Platz 75 Euro und so weiter. Ein Freestyle Rap Contest. Auch erster Platz 75 Euro. Anmeldungen geht über auf die Seite vom Codex. Da seht ihr es. Oder auf Facebook. Genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot uns von den Plattentellern dieser Welt. Da haust du doch einen Stopfen aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du das auf, deine Waschel. Ja, da kannst du nicht mehr. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. So, wie sieht's aus? Alle Startklar, verriegeln, wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss, es geht los. So, Runde, alles klar, es geht los. Hebt die Arme nach oben. Woo, ab geht's. Here in the mix. Spezial. Boah, sind das Dinger! Party ohne Ende! Ladies and Gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. We're gonna play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit. Yeah, just hit me. Take, take, dance. Ja, was sagt ihr dazu, Nachtschwimmer? Culture Beat auf Freestyle gemacht. Mr. Wayne. Oh, da habe ich was vergessen. Der Chris aus Emmendingen grüßt die Janette aus Bingen. Er grüßt also praktisch zurück. Kurz vor 11:30, hallo Nachtschwärmer! Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Okay, die doofe Witzige. Bei der Musterung bei der Bundeswehr ist ein junger Mann dabei, der absolut sehr schüchtern ist und seine Unterhose nicht ausziehen will. Bei der Musterung, da muss man das. Zumindest hat man das mal müssen. Schließlich platzt dem Stabsarzt der Kragen und schreit den Rekruten an. Los jetzt! Ziehen Sie die Hose runter bis in die Knie. Der Rekrut macht das, der Stabsarzt guckt und sagt dann, so, und jetzt ziehen Sie die Vorhaut zurück. Der Rekrut fragt, auch bis an die Knie? Ja, soll ich mal probieren. Danke. Aber nein, ja, einen haben wir noch. Kurz vor Ostern, eine Dame kommt auf die Bank. Sie will ein Ostergeschenk kaufen, und zwar einen schönen 900er. 100-Euro-Schein. Sie sagt, es soll ein Geschenk sein. Gern, sagt der Kassierer. Sollen wir auch den Preis gleich abmachen? Dankeschön! In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Nachtschwärmer Spezial. Und der Achim Kusterer grüßt den Sascha Lurk. Jetzt darf ich nochmal dran erinnern, weil hier die 90er auch wieder kommen. Die Fete, Kulthits der 80er, 90er. Ein ganz neues Partykonzept. War vor ein paar Wochen in Offenburg-Weiher. Und die nächste Veranstaltung, die zweite, ist am Ostersonntag. In der Festhalle Elgersweier. Aha. Ich lese hier vor, nach dem grandiosen Zuspruch bei der Premiere zelebrieren Tom und Andy und Kult-DJ Heinz Ketchup auch diesmal wieder ausschließlich die Fetenhetze 80er, 90er. In Kombination mit aufwendiger Technik und Hallendekoration ein einzigartiges Wohlfühlambiente. Ich wollte eigentlich Karten verlosen, aber mir reicht es nicht mehr. Wir machen es dann nächste Woche, okay? Und weil wir schon dabei sind, wer bei Facebook ist, zufällig, gebt bitte ein, entweder Charlie 2000 in Buchstaben oder Charlie 2000 in Zahlen und Fan hinten dran. Dann seid ihr auf der Fanseite. Ich bin auch bei Wer kennt wen, da könnt ihr mich auch liken und als kennen sozusagen anklicken. Ich bestätige das natürlich. Mann, die Zeit vergeht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Das ist der erste Remix von Newcomer Gino Wild. Ich lasse den Bass von der Leine. Schweiß verklebt das Hemd. Jungs, lasst euch doch mal in den Schritt, den neuer Ding. Das schwingt gleich mit, ihr Mädels, seid jetzt dran. Orgasmus ohne Mann. Er lässt den Bass von der Leine. Das war Gino Wild. Sein Remix. Er hat zwei Remixe von neun Songs. Das war der erste. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Total Wahnsinn. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Oh Gott, ist das billig.

im Codex Single Party. Und da ist er schon geöffnet. Ab 22 Uhr immer. Ladies haben 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr noch. Es gibt Single-Armbänder, die den... es gibt Armbänder, die den Single-Status anzeigen. Es gibt Briefverkehr, eine Poststation. Also alles ist da. Dann morgen Samstag ist ja die Durstlöscher-Party. Mit einem Riesen-Line-Up. Einem kostenlosen Bus-Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Jubiläumsspezial, weil die Durstlöscher feiern Jubiläum. Welcome Drinks, Einlass ab 18 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute in einer Woche, 12er Feier vom Gymnasium Aachen am 22. Und morgen in einer Woche Hip-Hop Heroes am 23. März. Hip-Hop Heroes. Black Hip-Hop, Latin Ragga, R&B Dance Hall auf 3 Floors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Forst. Booty Shake Contest, Freestyle Rap Contest. Donnerstags Eintritt frei. Das codex-club.de. Ja, geht bei Facebook oder auf die Internetseite. Party-Alarm! Meine letzten Minuten sind gezählt. 22.54 Uhr. Allen schönen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Al, was hast du noch hier zu sagen? Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ja, das wissen wir ja, Al. Danke. Das ist unmöglich, ja? Aber immerhin, heute hat er mich ziemlich in Ruhe gelassen. Dafür bedanke ich mich, Al. Du warst heute ein ganz lieber. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Da gibst du mal die Kleine an. Yeah. Also, ey. Yeah. Einfach göttlich, ja? Whitney Houston und so weiter. Und dieser Mix ist von Ben Liebrand, einer der begnadesten Mixer, den ich kenne. Ganz kurz am Schluss nochmal bei Tune the Helfman, bei meinem Freund Charlie Harper. Reinhören. Die Bertha, die Putzfrau. Nennen Sie mir drei Beiträge des Römischen Imperiums zur Zivilisation. Orgien, Wein und Bulimie. Das war's mit Charlie 2000. Oh, Bis kommenden Freitag, nach Tremmer. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Katrin Wolf. In der Wohnung eines in Bonn festgenommenen Salafisten hat die Polizei eine weitere verdächtige Substanz gefunden. Schon gestern war dort eine sprengfähige Chemikalie entdeckt worden. Die zweite gefundene Substanz wurde von Spezialisten ebenfalls gesprengt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Stoff wird noch untersucht. Der Verdächtige ist einer von vier Männern, die Anschläge auf Mitglieder der rechtsextremen Splitterpartei Pro NRW geplant haben sollen. Der frühere Bundesinnenminister Schilly hat im Fall der NSU-Terrorzelle eine politische Mitverantwortung übernommen. Dass es über Jahre nicht gelungen sei, der Neonazi-Terrorzelle auf die Spur zu kommen, sei schockierend, sagte er im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Bei der Aufklärung der NSU-Verbrechen ging enorm viel schief. Ex-Innenminister Schilly ist nun einer der wenigen, die eine politische Teilverantwortung einräumen. Schilly spricht von einem Versagen der Sicherheitsbehörden und einer Niederlage für den Rechtsstaat. Er trage dafür gemeinsam mit den damaligen Landesinnenministern die politische Verantwortung. Der Untersuchungsausschuss lobt das. Die Abgeordneten kritisieren aber auch, der damalige Minister habe sich nicht genug für die Mordserie interessiert. Aus Berlin Dirk Zeitler. Die Euro-Länder wollen Zypern mit einem raschen Kompromiss vor der drohenden Staatspleite retten. Die Finanzminister der Euro-Gruppe verhandeln nach dem EU-Gipfel in Brüssel unter Hochdruck über einen Kompromiss. Die Euro-Staaten wollen die Hilfe strikt begrenzen. Es soll um rund 10 Milliarden Euro gehen. Im Mai droht die Staatspleite, wenn keine Rettung kommt. Bei einem Schusswechsel im Gebäude der Polizeidirektion Göttingen sind zwei Beamte